hässlich der Bäcker. Es hilft doch nichts, ich muss raus. 9 Stunden später bin ich endlich wieder frei. Und ich falle in den Sessel, greif mir Abendbrot und Bier, schalt das Fernsehen ein und dann sitz ich hier bis zum Testbild. Ich möchte zu gern raus aus diesem Kreis. Irgendwie, aber ich weiß, alles was ich tue, macht mir wieder einmal klar, dass der Ausbruch nur ein kleiner Ausflug war. Stunde zähle ich voller Qual. Das Wochenende gehört nur mir allein. Doch da mache ich nichts anderes als sonst jede Woche auch. Ziehe ziellos durch die Kneipen, atme Bierdunst und Rauch, bis es hell wird. Ich will mich nicht in diesem Kreise drehen, will irgendeine sinnvolle Zukunft sehen. Wie das wäre, hab ich manchmal schon am Sonntag gedacht. Doch der Montag hat den Wunsch zur Illusion gemacht. Immer im Kreis, immer nur im Kreis dreht sich mein Leben. Immer im Kreis, immer nur im Kreis muss ich mich bewegen. Immer im Kreis. Was gab mir eigentlich den Anstoß, dass ich am Sonntag früh auf die Idee kam, in die Kirche zu gehen? Und dort ging mir plötzlich auf, was Jesus Christus tat, dass er den Kreis der Langeweile schon durchbrochen hat und ich raus kann. Ich spür ihn nach und das verändert meine Welt. Er will durch mich etwas tun, ein Einsatz erzählt. Jesus kommt wieder, ich soll an seiner Welt mitbauen. Hab einen Freund und einen Auftrag, ich kann vorwärts schauen. Raus aus diesem Kreis hat er mich geholt und mir Hoffnung gegeben. So komisch es auch klingt, ich fand bei